Kundgabe 3201. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.07.1944. Vertreter der christlichen Lehre muss in der Liebe leben. Jeder Vertreter der christlichen Lehre muss selbst nach ihr leben, ansonsten er wenig Erfolg haben wird bei seinen Mitmenschen. Es predigt die christliche Lehre die Liebe. Also muss auch ihr Vertreter in der Liebe leben, um vorerst Anhänger zu finden, weil ein gutes Beispiel zur Nachahmung anregt. Dann aber muss er auch die Wahrheit lehren, und diese Wahrheit kann er wieder nur empfangen durch die Liebe. Das heißt, er muss selbst liebetätig sein, um von Gott in der Wahrheit unterwiesen zu werden. Dann erst kann er diese weitergeben und als echter Vertreter Christi seine Lehre verkünden in der Welt. Die christliche Liebelehre birgt somit die Wahrheit in sich. Sie ist der einzige Weg, der zur Wahrheit und also zur Erkenntnis führt. Denn auf einem anderen Wege als durch die Liebe gelangt der Mensch nie und nimmermehr zur Weisheit, zu dem geistigen Wissen, das der Wahrheit entspricht. Nur die Liebe führt ihn ein in dieses Wissen. Und darum muss die Liebe als erstes gelehrt werden. Und darum ist die Lehre Christi die von Gott den Menschen verkündete Lehre. Und sie kann daher niemals als Menschenwerk hingestellt werden. Denn sie birgt göttliche Weisheit in sich, die keine menschliche Lehre aufweisen kann. Sie ist sehr einfach und für jeden Menschen verständlich. Sie ist auch annehmbar und nicht schwer zu befolgen für den, der guten Willens ist. Und dieser wird auch bald wissend werden, so wie er in der Liebe lebt, wie es die christliche Lehre fordert. Und daran erkennt man die Lehre Christi, dass nur immer wieder die Liebe gepredigt wird, dass der Mensch ermahnt wird zur Sanftmut, Friedfertigkeit, Geduld und Barmherzigkeit. Dass also immer die Liebe zum Nächsten vorherrschen muss, will der Mensch einen gottgefälligen Lebenswandel führen. Und so wie er sich dessen befleißigt, steht er im Licht, das heißt, in der Erkenntnis um die reine Wahrheit. Will nun also ein Vertreter Christi auf Erden für seine Lehre eintreten, dann muss er vorerst ein Liebeleben führen, um nun an der Auswirkung dessen den Mitmenschen den Beweis zu liefern, dass nur die Liebe zur Weisheit führt und dass dann der Mensch in vollster Erkenntnis steht und ihm auch alles verständlich ist, was sich in der Welt abspielt, weil er Ursache und Wirkung erkennen kann und weil er weiß, dass ein Leben ohne Liebe sich zerstörend auswirkt, die Liebe aber alles erhält und daher nicht ausgeschaltet werden kann. Der Vertreter Christi auf Erden wird immer den Beweis liefern, dass er weise ist, so wie er selbst seine Lehre lebt. Und dann wird er sie auch den Mitmenschen so darbieten können, dass sie ihnen annehmbar erscheint. Und dann wird sie Anklang finden und sich verbreiten, denn dann spricht sie für sich selbst. Es können darum als Vertreter Christi auf Erden nur solche Menschen in Frage kommen, die selbst ein Leben in Liebe führen, ansonsten es nur tote Worte sind, die dem Mitmenschen nicht zu Herzen gehen und die daher auch nicht anregen zur Liebetätigkeit. Dann aber ist auch kein Wissen zu erlangen. Es stehen die Menschen der Wahrheit fern. Sie können wohl dem Wort nach Christen sein, sie sind es aber nicht in der Tat. Und dann wird jenen Menschen auch die tiefe Erkenntnis mangeln, die nur allein aus der Liebe geboren werden kann. Amen.